leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind, komm bald. In den Herzen ist Zwang, still schweigt Kummer und Hang. Sorge des Lebens verheilt, freue dich, Christkind, komm bald. Kindlein göttlich und arm, macht des Herzens so warm. Strahle du Stern überm Wald, freue dich, Christkind, komm bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Horch nur, wie lieblich erschallt, freue dich, Christkind, komm bald. Freue dich, Christkind, komm bald.